In deutschen Freimaurerkreisen sagt man entschuldigend, das seien eben schwindelhafte Einrichtungen, die nur von Betrügern stammen. Tatsache ist jedoch, dass diese Hochgradsysteme bestehen und arbeiten. Tatsache ist, dass sie zum großen Teil auch von den deutschen Logen anerkannt sind und dass sie sich eines außerordentlichen Ansehens erfreuen. Die Freimaurer erkennen einander an bestimmten Zeichen, an gewissen Worten und an einem eigenartigen Händedruck, dem Griff. Für jeden Grad gibt es besondere Erkennungszeichen. Befindet sich ein Freimaurer in Lebensgefahr oder sonst in höchster Not, so darf er das Notzeichen geben. Jeder Bruder ist dann zur Hilfeleistung verpflichtet. Dass solche Notzeichen namentlich auch während des Weltkrieges eine große Rolle spielten, steht außer Zweifel. Gar mancher Bruder, dessen Haupt bereits in der Schlinge war, wurde solcher Art durch das Dazwischentreten eines anderen Bruders, der das Ohr der höchsten Stellen im Lande besaß, gerettet und dem Leben zurückgegeben, so zum Beispiel Bruder Kramarsch. Selbstverständlich gibt es auch in den Logen und Großlogen unendlich viele Streitigkeiten, die sich namentlich auf die Vorherrschaft beziehen. Man suchte sie auf Kongressen zu schlichten und nicht ohne Erfolg. Auch Weltkongresse zwecks Anbahnung einer Vereinigung sämtlicher Freimaurer der Welt wurden abgehalten. Sie führten zur Schaffung eines allstaatlichen Büros, der Grundlage der angestrebten Weltgroßloge, von der noch die Rede sein wird. Es dürfte angebracht sein, einen kurzen Überblick über die Zahl der tätigen Freimaurerlogen der ganzen Erde zu geben. Im Deutschen Reich arbeiten gegenwärtig 8 Großlogen mit 554 Johanneslogen und 5 unabhängigen Logen. Sie alle sind in einem Großlogenbund vereinigt. Die Zahl der deutschen Freimaurer beträgt gegenwärtig rund 58.000. In Ungarn gibt es eine Großloge mit 102 Logen und 7.500 Brüdern. In Großbritannien besteht die Vereinigte Großloge von England in London, der 3.155 Logen angeschlossen sind. Die Zahl der Mitglieder beträgt jetzt etwa 400.000 Brüder, wobei die schottischen Hochgradler mitgerechnet sind. Als Großmeister steht gegenwärtig der Herzog von Connaught an der Spitze, der Bruder Eduards des Siebenten. Dieser Herzog von Connaught war, nebenbei bemerkt, von einem Teil der englischen und amerikanischen Tschechen dazu ausersehen, die Krone des künftigen tschechoslowakischen Staates zu tragen. Der Zuwachs der englischen Freimaurerei während des Weltkrieges wird auf 150.000 Brüder geschätzt. In Schottland besteht die schottische Großloge in Edinburgh. Sie zählt gegenwärtig 830 Logen mit etwa 50.000 Maurern. Die irische Großloge in Dublin vereinigt 510 Logen mit ungefähr 18.000 Brüdern. In Frankreich sind dem Grand Orient de France 470 Logen angegliedert. Die Mitgliederzahl betrug im Jahre 1917 33.000. Sie hat sich in den letzten 10 Jahren vor Ausbruch des Weltkrieges nahezu verdoppelt. Daneben besteht noch die Großloge von Frankreich in Paris mit einem Supreme Council, dem Obersten Rat, der jedoch vom Deutschen Großlogenbunde nicht anerkannt ist. Sie zählt gegenwärtig 153 Logen. 1993 wurde eine neue Großloge in Frankreich gegründet, die wesentlich kriegshetzerisch wirkte. Besondere Beachtung verdient der Großorient in Italien in Rom mit ungefähr 500 Logen, deren kriegshetzerisches Treiben heute nicht einmal mehr von den deutschen Freimaurern in Abrede gestellt wird. Weiters bestehen Großlogen in Holland, Belgien, Dänemark, Schweden und Norwegen. Die Logen der letztgenannten beiden Staaten verlangen ausdrücklich christliches Bekenntnis der Logenbrüder. Das gleiche ist der Fall bei einer Anzahl reichsdeutscher Logen. In der Schweiz arbeitet die Großloge Alpina, deren früherer Großmeister Bruder Cartier Latente 33 eine führende Rolle im Weltfreimaurertum spielt. In Portugal steht an der Spitze der dortigen Großloge Bruder Magalhães Lima 33, der als einer der Hauptschuldigen an der portugiesischen Revolution vom Jahre 1910 bezeichnet wird. Großlogen stehen ferner in Spanien, in Russland, Polen und den meisten Balkanstaaten, so auch in Serbien, dessen Supreme Council, Oberster Rat, erst kurz vor Ausbruch des Weltkrieges die Anerkennung des Deutschen Großlogenbundes erhielt. Besonders stark ist das Logenwesen in den Vereinigten Staaten von Nordamerika entwickelt, wo 16.000 Logen unter etwa 100 Großlogen arbeiten. Die Zahl der Freimaurer der Vereinigten Staaten wird verschieden angegeben, je nachdem man bloß die gerechten und vollkommenen Logen, die von den deutschen Freimaurern als solche anerkannt sind, allein in Betracht zieht oder auch alle anderen hinzurechnet, die sich selbst als freimaurerische Verbindungen ausgeben. Daher schwanken die Schätzungen zwischen einer 500.000 und 2 Millionen. Während des Weltkrieges hat Amerika, wie aus den dortigen freimaurerischen Zeitschriften ersichtlich ist, einen Zuwachs von rund 500.000 Brüdern erhalten. An der französischen Front befanden sich rund 250.000 amerikanische Freimaurer, viermal so viel als ganz Deutschland an Freimaurern überhaupt zählt.